das sind unsere Schlagzeilen. Demonstration gegen Rechts, Schöpfungszyklus in St. Michael und überraschender Fund unter Teichfolie. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Rund 120 Teilnehmer haben am Samstagnachmittag in der Nienburger Innenstadt gegen rechts demonstriert. Diese wollten auf vermeintliche Nazi-Strukturen in Nienburg hinweisen. Nach Polizeiangaben haben sich rund 80 Demonstranten und 40 bürgerliche Teilnehmer am Nienburger Bahnhof versammelt, um von dort aus zu marschieren. Abgesehen von einzelnen Provokationen einiger polizeibekannter Rechte, verlief die Demonstration mit Hilfe der Bereitschaftspolizei aus Hannover ruhig. In der St. Michaelskirche in Nienburg ist momentan eine Bilderausstellung des hiesigen Künstlers Henning Diers zu sehen. Auf 7 großformatigen Bildern hat sich Diers mit dem Schöpfungszyklus auseinandergesetzt. Eins der Bilder hat er vor Augen zahlreicher Menschen während eines Gottesdienstes gemalt. Eine ganz spezielle Erfahrung, so Diers. Ich habe das mittlerweile circa 15 Mal machen können und dürfen in ganz unterschiedlichen Situationen, in Gottesdiensten, in Konzerten, auch im Rahmen des Kirchentages. Eine ziemlich hohe Anforderung in dem Moment, tatsächlich mit thematischer Vorgabe, mit zeitlicher Vorgabe und mit dem eventuellen Druck von Publikum, künstlerisch tätig zu sein. Das ist schon sehr, sehr speziell. Im Umfeld der gesicherten Altlast-Sonderabfalldeponie Münchehagen konnte ein weiteres Biotop geschaffen werden. Der Leiter der Revierförsterei Rehburg, Klaus Reimann, hat unter einer nahegelegenen Teichfolie eine Brutstelle von Ringelnattern gefunden. So wurden kurzfristig nicht nur gut besonnte Flachwasserzonen als Laichbereiche geschaffen, sondern auch Bereiche mit der Abdichtfolie erhalten. Das angrenzende Waldgebiet wird vom Forstamt Nienburg betreut. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Wir blicken in die Fußball-Kreisliga und auf den 13. Spieltag. Nach 12 Siegen in Folge musste der VfL Münchehagen am Sonntag seine erste Niederlage hinnehmen. Beim tabellenletzten Nendorf verlor der VfL 3:4. Verfolger Eistorp holte einen 3:1 Erfolg in Stöckse. Auch der Tabellendritte Lokum kann gegen Lese 3:2 gewinnen. Der ASC Nienburg gewinnt überraschend hoch mit 4:1 beim SC Hasbergen. Intercomata Sieg 2:1 gegen Kreuzruh Kuddesdorf, die nun die rote Laterne von Nendorf übernehmen. Rodewald holt mit einem 2:0 Auswärtssieg bei Seppenhausen-Balge den 3. Sieg in Serie und Husum spielt gegen Rehburg 1:1 unentschieden. Weiterhin gewinnt Liebenau 2:1 gegen Steierberg. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.